Die Große Koalition hat an einer schweren Erblast zu tragen. Das deutsch-amerikanische Verhältnis, das die von CDU-Kanzlerin Angela Merkel geführte neue Regierung so gern schnell wieder verbessert hätte, wird überschattet von der El-Masri- und CIA-Affäre, die weit über Deutschland hinausreicht. Die Foltervorwürfe gegen den amerikanischen Geheimdienst CIA, nicht nur im Fall des entführten Deutsch-Libanesen El-Masri, sondern auch im Lager Guantanamo oder im irakischen Gefängnis Abu Ghraib, legen den Verdacht nahe, dass sich die USA nicht immer an eigene und internationale Regeln und Gesetze halten. Entgegen aller Beteuerungen, auch der amerikanischen Außenministerin Condoleezza Rice in Berlin und Kiew in der vergangenen Woche. Die alte rot-grüne Regierung, in deren Zeit die Skandale fallen, war zu einer Klärung mit den Amerikanern nicht mehr fähig, so der Vorwurf heute. Sie war so beschäftigt, das von ihr in der Auseinandersetzung um den Irakkrieg beschädigte transatlantische Verhältnis zu kitten, dass sie keinen Mut mehr hatte zu dieser nötigen und fälligen Aussprache, meint der außenpolitische Sprecher der FDP, Werner Heuer. Bei diesem Bemühen war nach dem, was vorher an Porzellan zerdeppert worden war, diese Regierung offenbar nicht mehr frei, das mit der notwendigen Klarheit und Konsequenz anzusprechen, was unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten zwischen Freunden offen angesprochen werden muss. Für diese Auseinandersetzung ist es nun höchste Zeit. Bei aller Aufgeregtheit über mögliche deutsche Verstrickungen und die daraus folgenden innen- wie außenpolitischen Konsequenzen konnten sich die Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen immerhin auf eine Grundlinie in breitem Einvernehmen verständigen, die Innenminister Wolfgang Schäuble, CDU, so veranschaulichte. Meine persönliche Überzeugung ist und bleibt, wir dürfen unter gar keinen Umständen gegen das Folterverbot verstoßen. Ich finde, das Entscheidende ist, wir verteidigen, wir schützen die Sicherheit der Menschen unseres Landes mit den Mitteln des Rechtsstaats. Und wenn wir die fundamentalen Prinzipien unserer freiheitlichen Verfassungsordnung aufgeben würden, würde es auch gar keinen richtigen Sinn machen, das zu verteidigen. Für Gregor Gysi, Fraktionschef der Linkspartei PDS, erklären sich die heutigen Probleme auch mit der Verletzung des Völkerrechts in der Vergangenheit. Ich darf daran erinnern, und ich sage das ohne jede Polemik, ich war ziemlich einsam in diesem Haus vor längerer Zeit, als ich darauf hinwies, dass der Jugoslawienkrieg völkerrechtswidrig ist, weil der Sicherheitsrat nicht einbezogen ist. Das war dann übrigens ein Argument der USA, beim Irakkrieg den Sicherheitsrat ebenso zu ignorieren, weil das war ja schon vorher geschehen. Wenn man Völkerrecht verletzt, muss man immer wissen, man zerstört es damit. Renate Künast, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, fordert einen konkreten Schritt der Bush-Administration. Es reicht uns nicht, dass Frau Reiß jetzt sagt, wir halten uns an das internationale Recht, weil das internationale Recht, sich daran zu halten, macht nur dann Sinn und ist nur dann greifbar, wenn Guantanamo geschlossen wird. Das muss die Antwort auf diesen Satz sein. 4 Bundestagsausschüsse und eine 2-stündige Parlamentsdebatte hatten sich gestern mit der CIA-Affäre befasst. Heute ging es im Innen- und Außenpolitischen Ausschuss weiter. Schriftliche Antworten der Bundesregierung auf etliche Anfragen der Oppositionsfraktionen stehen zudem noch aus. Der Katalog der im parlamentarischen Kontrollgremium zu klärenden Fragen war bereits auf eine stattliche Länge angewachsen, noch bevor sich die 9er-Gruppe aus Abgeordneten aller Fraktionen, einschließlich der Linkspartei PDS, überhaupt neu formiert hatte. Die Affäre hat alle Aussichten, Regierung und Parlament über den Jahreswechsel hinaus in Atem zu halten. Dabei war die Kanzlerin noch in der vorigen Woche so sehr bemüht, die Angelegenheit an das parlamentarische Kontrollgremium weiterzureichen und sich damit zu entlasten. Es ist wünschenswert, dass der jetzige Außenminister Steinmeier im Namen der früheren Bundesregierung auch dem parlamentarischen Kontrollgremium einen Bericht erstattet. Ich denke, dieses Gremium ist der richtige Ort, um hier auch deutlich zu machen, auf der einen Seite kann nicht alles öffentlich diskutiert werden. Auf der anderen Seite bedarf es einer transparenten Information. Die Abgeordneten gaben sich mit diesem Vorschlag nicht zufrieden. Nicht nur, weil das Gremium ein fast zahnloser Tiger ist und auch nicht nur, weil, so der Eindruck in der El-Masri-Affäre, dieses Gremium ohnehin viel zu spät hinzugezogen wird, sondern vor allem, weil es weder Zeugen anhören noch mit strafrechtlichen Konsequenzen drohen darf. Im Fall El-Masri war das Gremium, das die Geheimdienste kontrollieren soll, erst mehr als ein halbes Jahr nach Freilassung des terrorverdächtigen Deutsch-Libanesen in Kenntnis gesetzt worden. Und auch das erst nach diversen Presseveröffentlichungen. Der grüne Abgeordnete Hans-Christian Ströbele, Mitglied in diesem Gremium, erhebt sogar einen noch schwereren Vorwurf. Das Gremium sei nicht nur spät, sondern auch mit Falschmeldungen beliefert worden. wenn es zutrifft, dass das parlamentarische Kontrollgremium in der Sache Masri unvollständig und wahrheitswidrig informiert worden ist, muss das Konsequenzen haben. Und diese Konsequenzen mahne ich bei der Bundeskanzlerin und bei dem früher zuständigen Minister an. Die Anfrage ließ viele im Parlament gestern aufhorchen, denn, so schlussfolgerten einige, möglicherweise zu schnell und zu weit, wäre dies so, müsste Frank-Walter Steinmeier, SPD, zurücktreten. Der ehemalige Kanzleramtschef und in dieser Zeit für die Nachrichtendienste Zuständige war in den vergangenen Wochen schwer unter Druck geraten. Vor dem Bundestag gestern in Berlin holte der jetzige Außenminister in der Regierung Merkel zu einem Befreiungsschlag aus. Er hätte erst von der Entführung erfahren, nachdem el-Masri wieder frei war. Die Odyssee des 42-jährigen Khaleb el-Masri begann vor fast genau 2 Jahren in der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Dort wurde er aufgrund seines angeblich gefälschten Passes festgenommen und 3 Wochen verhört. Er hat gefragt, ob ich die islamische Organisationen kenne, wie Muslimbruderschaft oder Al-Qaida oder Al-Haramain, ob ich jemanden kenne, der Geld spendiert, ob ich in die Moschee in Ulm gehe, wie viele die sind, welche Staatsangehörigkeiten, ob ich Islamisten kenne. Statt eines Urlaubs, den el-Masri nach einem Krach mit seiner Frau allein in Skopje verbringen wollte, sieht er von der mazedonischen Hauptstadt nicht mehr als das Hotelzimmer und 3 Bewaffnete, die ihn rund um die Uhr bewachen und befragen. Nach bisherigen Erkenntnissen wendet sich keine der mazedonischen Behörden an eine deutsche Stelle, um die Echtheit des Passes zu prüfen. El-Masri bekommt keinen Rechtsbeistand, ihm wird verwehrt, seine Familie zu informieren. Die erfährt nicht, dass er erst in Skopje, dann in Afghanistan ist und erst recht nicht, wie er vor dem Abflug behandelt wird. Die Tür zu und dann habe ich die Schläge von allen Seiten bekommen und mit scharfen Gegenständen die Kleider vom Leib runtergeschnitten. Ich hörte in dieser Zeit, dass auch Fotos geschossen werden. Dass der geheime Flieger in Bagdad zwischenlandet, bekommt el-Masri nicht mit, denn ein Betäubungsmittel, das man ihm in Skopje gespritzt hatte, wirkt noch. Er wacht erst in Afghanistan auf dem Weg zum Gefängnis wieder auf. Ein Maskierter, der arabisch mit libanesischem Akzent spricht, verhört ihn. Und er hat mir gesagt, wissen Sie, warum Sie hier sind? Dann habe ich ihm gesagt, das ist eigentlich meine Frage. Und dann hat er gesagt, Sie sind hier in einem Land, wo keine Gesetze gibt. Niemand weiß von Ihnen, wo Sie sind. Sie können hier 20 Jahre bleiben oder auch begraben. Niemand weiß von Ihnen was. El-Masri verbringt Wochen in Einzelhaft. Die schmutzige Zelle ist leer, bis auf eine Decke auf dem blanken Boden und einem Kopfkissen, das aus Lumpen besteht. Zum Trinken haben wir schmutziges Wasser bekommen und gestunken hat die Flasche von 3 Meter, könnte man das riechen, das Wasser. Zum Essen haben wir bekommen die Hähnchenknochen, die Essenreste, die haben das im Wasser gekocht und so einfach gegeben mit Stück Brot. Und manchmal haben die richtig verfaulte Reis uns gegeben. El-Masri tritt 9 Wochen nach seiner Festnahme aus Protest gegen die Haft und Behandlung in einen Hungerstreik. Am 35. Tag des Hungerstreiks könnte ich wirklich nicht mehr stehen. Also ich lag nur noch auf dem Boden. Er will Kontakt mit den deutschen Behörden aufnehmen oder einen ordentlichen Prozess in den Vereinigten Staaten erzwingen. Er wird künstlich ernährt, man verspricht ihm die Freilassung, als klar ist, dass sein Pass nicht gefälscht ist. Die Haftbedingungen verbessern sich. Mehrere Male besucht ihn ein Mann, der sich Sam nennt. Er war schlank, vielleicht 1,80 Meter groß, lange blonde Haare mit Schnauzebart, trug eine schmale Brille mit norddeutschem Akzent. Sam besucht ihn 4 Mal, begleitet ihn, als er endlich freigelassen wird auf dem Weg nach Europa. Die Odyssee endet mit erneuten Todesängsten, als er in den Bergen Albaniens einfach ausgesetzt wird. Ich habe gedacht in diesem Moment, dass sie mich hier halt dann erschießen werden, weil so an diesem Ort verlassen war und bin ich weitergelaufen. Am 29. Mai kehrt er nach Hause zurück. El-Masri vertraut sich dem Anwalt Manfred Gnidic an, der schriftliche Anfragen an das Bundeskanzleramt und Außenministerium richtet und versichert, sich zunächst nicht an die Medien zu wenden. Zwar hat das Bundeskanzleramt gesagt, dass die von sich aus mit mir wieder Kontakt aufnehmen und über den Fortgang der Sache in Kenntnis halten werden, aber seither sind keine Schreiben oder sonstige Reaktionen von dort mehr eingegangen. Dass seitdem nichts für Gnidic-Mandanten unternommen wird, mag Außenminister Steinmeier nicht auf sich sitzen lassen. Man habe unverzüglich die Nachrichtendienste, Polizeidienststellen auf Bundes- und Landesebene sowie diplomatische Vertretungen eingeschaltet. Dank dieses Vorgehens hat das Bundeskriminalamt bereits am 10. Juni, 2 Tage danach, die örtlich zuständige Polizeidienststelle unterrichtet, wurde der Generalbundesanwalt am 14. Juni informiert, umgehend ein Ermittlungsverfahren eröffnet, in dem bereits am 17. und 18. Juni El-Masri als Zeuge ausgesagt hat und seit Juli 2004 die Staatsanwaltschaft München das Verfahren übernommen und geleitet hat. Wir haben im Bundeskanzleramt Mitarbeiter von mir am 30. Juni 2004 mit dem Anwalt direkten Kontakt aufgenommen, um ihm dann mündlich zunächst einen ersten schriftlichen Bescheid anzukündigen. Eine Haaranalyse bestätigt El-Masris Darstellung seines Hungerstreiks. Tatsächlich werden Spuren einer Unter- und Mangelernährung festgestellt. Insgesamt 30 einzelne Bemühungen, so der Außenminister, seien auf der Bundesebene unternommen worden. Auch der Identität des ominösen Sam wurde nachgegangen, erfolglos. Und die Anstrengungen hätten auch in der Zwischenzeit nicht nachgelassen. Allein das Bundeskriminalamt, um nur ein Beispiel zu nennen, hat von September 2004 bis Januar 2005 rund ein halbes Dutzend Mal bei zuständigen Stellen in den USA nachgefragt, auf Antwort gedrängt und gemahnt. Die Bundesregierung hat Rechtshilfeersuchen an Mazedonien, Albanien und die USA gestellt. Auch der damalige Bundesinnenminister Otto Schily, SPD, bat Washington mehrfach, den deutschen Ermittlungsbehörden Auskunft zu erteilen. Vergeblich. Er war es, der als erster über die Entführung informiert wurde. Die deutsche Öffentlichkeit erfuhr davon auf Umwegen über einen Artikel in der Washington Post Anfang Dezember dieses Jahres. Die amerikanische Zeitung berichtete von einem vertraulichen Gespräch schon im Mai 2004 zwischen Schily und dem ehemaligen US-Botschafter in Deutschland, Daniel Coats, der Schily darin um Diskretion bat. Der hielt sich an die Zusage und informierte, zumindest nach bisherigen Erkenntnissen, weder Bundeskanzleramt noch das Kabinett. Eine Woche später erfährt die Regierung von dem Sachverhalt über besagte Anwaltsschreiben. Was Wolfgang Schäuble, CDU, heute Schilys Nachfolger im Amt, dem Innenausschuss und gestern dem Deutschen Bundestag aus dieser geheimnisvollen Unterredung mitteilte, lässt viele Spekulationen über Schily und dessen Verhalten in der Affäre in einem anderen Licht erscheinen. Sie sollten hier nicht den Eindruck erwecken, als hätte mein Amtsvorgänger, der Kollege Schily, gewusst, dass El-Masri nach Afghanistan verbracht worden sei und dass er dort gefoltert worden sei. Er hatte davon in der Unterrichtung keinerlei Kenntnis. Und ich habe Ihnen dies heute ausführlich vorgetragen, auch dass die Information des amerikanischen Botschafters an Herrn Schily an diesem Pfingstmontag des Jahres 2004 erstens nicht beinhaltet hat, dass irgendein Wort Afghanistan, überhaupt nicht, kein Zeitraum, wie lange er von der amerikanischen Seite festgehalten worden war und dass im Übrigen gesagt worden sei, man habe sich bei ihm entschuldigt und man habe mit ihm Stillschweigen vereinbart und man habe ihm einen Geldbetrag bezahlt. Schily war vorgehalten worden, er habe sich der Mitwisserschaft bei einer Menschenrechtsverletzung schuldig gemacht und sie damit gebilligt. Nach Schäubles Darstellung muss sich Schily diesen Vorwurf nicht gefallen lassen. Danach würde aber der entführte El-Masri in einem etwas anderen Licht erscheinen. Die Amerikaner haben sich bei ihm entschuldigt, Geld gezahlt, erklärt, er sei das Opfer einer Verwechslung. Dass Khaled El-Masri eine Entschädigung bekommen hat, bestreitet sein Anwalt. Dies sei ein Gerücht, um das Opfer zu diskreditieren. Die Darstellung, der Entführte sei verwechselt worden, halten er und sein Mandant für wenig glaubwürdig. Also Herr El-Masri und ich sind uns einig, diese obskure Person, die in diesem 9-11-Report auch aufgeführt ist, mit einem für libanesische Verhältnisse aller Weltsnamen, ist nicht der Gegenstand seiner Entführung. Eine Namensverwechslung meine ich auszuschließen. Insbesondere die konkreten Befragungen nach konkreten Personen aus Neu-Ulm und aus der Ulmer Gegend, sowohl in Mazedonien als auch mehrfach in Afghanistan, legen es nahe, dass man beobachtet hat, dass andere Personen, die im Verdacht stehen, ja durchaus mit Herrn El-Masri zusammengekommen sind. Entschuldigung und Entschädigung hin oder her. Die Entführung selbst, die Folter und der fehlende Rechtsbeistand in Mazedonien und Afghanistan bleiben Straftaten. Außenminister Steinmeier verwahrt sich jedoch energisch dagegen. Deutsche Behörden hätten wissentlich oder unwissentlich El-Masris Verschleppung Vorschub geleistet. In aller Deutlichkeit und vorweg. Die Bundesregierung, der BND, das BKA und das BfV haben keine Beihilfe zur Verschleppung des deutschen Staatsbürgers El-Masri geleistet. Und ebenso deutlich sei wiederholt, von der Tatsache der Verschleppung haben der frühere Innenminister, der frühere Außenminister und ebenso wie ich erst nach der Freilassung des Betroffenen erfahren. Grund für das große Interesse des CIA an El-Masri war wohl sein Umgang mit Reda Sayyam und Yehia Yusuf. Sayyam, Deutscher mit ägyptischer Abstammung, wird verdächtigt, die Anschläge von Bali finanziert zu haben. Darüber hinaus ein Vertrauter des in Pakistan festgenommenen Al-Qaida-Spitzenmannes Ramzi Benajib zu sein. Yusuf kennt man als radikalen Vorbeter der Neu-Ulmer Moschee. El-Masri selbst gilt als Mitläufer der Islamistenszene. So unbeteiligt wie Außenminister Steinmeier sagt, ist die Bundesrepublik jedoch nicht in jedem Fall gewesen. Nicht bei dem Bremer Türken Murat Kurnaz zum Beispiel, der seit 4 Jahren in Guantanamo auf Kuba einsitzt. Und auch nicht bei dem Deutschsyrer Mohamed Haidar Zamar, der seit 2001 in Syrien festgehalten wird. Kurnaz wurde 2001 in Pakistan festgenommen. Was ihm genau vorgeworfen wird, ist bislang unklar. Zamar werden engste Kontakte zu den Attentätern des 11. September nachgesagt. Er soll die wichtigsten sogar selbst für Al-Qaida rekrutiert haben. Beide sind vor Ort auch von deutschen Beamten vernommen worden, was Innenminister Schäuble bestätigte. Gregor Gysi empört die Zusammenarbeit mit Syrien zutiefst. Der Grüne Hans-Christian Schäuble fragt nach. Ich bitte Sie, Syrien, die USA erklären, das ist ein Schurkenstaat. Sie sagen, dort gibt es Foltern, alles Mögliche, drohen Militär an. Und dann sagen sie, aber dort kann man Gefangene gut vernehmen. Die schicken wir dahin. Das ist doch indiskutabel. Da müssen wir einfach mal klar Nein sagen. Das ist nicht machbar. Und zwar auch und gerade bei Freunden muss man da Nein sagen. Halten Sie den Vorwurf, dass man damit möglicherweise die Früchte der Folter erntet, ohne sich die Hände schmutzig machen zu wollen, für berechtigt? Nach dem Stand meiner Erkenntnisse halte ich diesen Vorwurf nicht für berechtigt. Es ist zutreffend, dass Beamte des Bundeskriminalamts ihn vernommen haben. Und er hat überhaupt nicht behauptet, es ist nichts in den Akten, dass er in Syrien gefoltert oder irgendetwas geworden sei. Und mein Kenntnisstand ist, dass sich die Mitarbeiter des Bundeskriminalamts korrekt verhalten haben. So hitzig die Debatte, so einig ist sich der Bundestag dennoch darin, dass Folter und Gefangenenlager, in denen Häftlinge keinerlei Rechtsschutz haben, nicht hinnehmbar sind. Innenminister Wolfgang Schäuble erspart der Vorgängerregierung und insbesondere den Grünen mit ihrem Außenminister allerdings nicht den Vorwurf der Untätigkeit. Ich habe bei jedem meiner Besuche als Mitglied der Oppositionsfraktion in diesen Jahren seit dem 11. September in Washington immer gesagt, dass ich nicht erkennen kann, dass Guantanamo dem entspricht, was unser Rechtsverständnis ist. Und wenn Sie jetzt mit Emphase sagen, Guantanamo muss geschlossen werden, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass Sie und der Außenminister Ihrer Partei das früher auch schon gesagt hätten. Und das habe ich nicht gehört. Viele Fragen bleiben auch nach den ersten Aufklärungsversuchen unbeantwortet. Weitere Ausschusssitzungen, Fragestunden werden nötig sein. Dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mehr Licht in das zum Teil fragwürdige deutsche Handeln bringen könnte, wird von den wenigsten Abgeordneten angenommen und gewollt. Bislang hält ihn nur die PDS-Fraktion für unverzichtbar. Die Grünen zeigen auffällig wenig Interesse daran. Der Verdacht liegt nahe, dass sie ihre jahrzehntelange Galionsfigur Joschka Fischer schützen wollen, dem bislang kein Wort in der Angelegenheit über die Lippen gekommen ist. Eine Regierung mit anderen Mehrheitsverhältnissen, die Rot-Grüne zum Beispiel, hätte in einer solchen Krise wohl um ihren Bestand fürchten müssen. Doch die Große Koalition öffnet jetzt die Möglichkeit, eine breite öffentliche Debatte darüber zu beginnen, was im Antiterrorkampf erlaubt und was tabu ist. Eine Diskussion, die auch auf Europaebene und vor allem mit den USA überfällig ist. Meint die Merkel-Regierung es ernst mit ihrem neuen, vertrauensvollen Verhältnis zum transatlantischen Partner, wäre dies der rechte Zeitpunkt, ihren Mut dafür zusammenzunehmen.